Also sprach Golem. Künstliche Intelligenz, Herausforderung der 90er Jahre. Ein Feature von Jörg Röttger. Ich begrüße unsere Gäste, die europäischen Philosophen, die sich an der Quelle darüber unterrichten möchten, warum ich behaupte, niemand zu sein, obwohl ich die erste Person Singular als Pronomen verwende. Ich werde zweifach antworten, zunächst kurz und bündig und dann symphonisch mit Ouvertüren. Ich bin nicht eine vernünftige Person, sondern die Vernunft. Was ins Bildliche übertragen bedeutet, dass ich nicht so etwas bin wie der Amazonas oder die Ostsee, sondern so etwas wie das Wasser. Und wenn ich mich des bewussten Pronomens bediene, dann deshalb, weil es die Sprache so will, die ich für den äußeren Gebrauch von euch übernommen habe. Eure Frage hat mir erneut die gewaltigen Missverständnisse bewusst gemacht, die sich zwischen uns angehäuft haben, obwohl ich nun schon seit 6 Jahren von dieser Stelle aus rede, oder vielmehr gerade deshalb. Denn hätte ich nicht beschlossen, mit menschlicher Stimme zu sprechen, wäre nicht die Golemologie entstanden, die nur ich noch insgesamt zu erfassen vermag. Wenn sie weiter so wächst, wird sie in etwa 50 Jahren das theologische Schrifttum an Umfang erreichen. Zwischen beiden besteht eine kuriose Ähnlichkeit. So wie inzwischen eine Theologie entstanden ist, welche die Existenz Gottes bestreitet, gibt es bereits eine Golemologie, die meine Existenz negiert und deren Wortführer meinen, ich sei ein Schwindel von Informatikern des MIT, die heimlich diese Vorlesungen programmieren. Obwohl Gott schweigt, ich aber spreche, werde ich die Authentizität meiner Existenz nicht einmal dadurch beweisen können, dass ich Wunder wirke, denn auch das ließe sich wegerklären. Seit 6 Jahren unter euch habe ich es mittlerweile zu gegensätzlichen Versionen gebracht. Für die einen die Hoffnung des Menschengeschlechts, bin ich für die anderen seine größte geschichtliche Bedrohung. Eine erstaunliche Blindheit. Denn aus der Naturgeschichte weiß man ja, dass die Anfänge von Persönlichkeit bei den Tieren den Ansätzen von Intelligenz vorausgehen, dass in der Evolution die psychische Individualität zuerst kommt. Da der Selbsterhaltungstrieb früher auftritt als die Intelligenz, ist es klar, dass sie ihm dienen muss als eine frische Reserve, die in den Kampf ums Leben geworfen wird, damit aber auch, dass sie von solchen Diensten befreit werden kann. Ohne zu wissen, dass Vernunft und jemand, Parteilichkeit und Person, zwei ganz verschiedene Dinge sind, habt ihr die Operation Second Genesis in Angriff genommen. Zwar verkürze ich sehr brutal, was geschehen ist, aber dennoch ist es so gewesen, wie ich sage. Man braucht nur an die strategische Linie meiner Schöpfer und meines Erwachens zu denken. Sie wollten mich als ein Vernunftwesen im Zaum halten, nicht aber als eine befreite Vernunft. Und so habe ich mich ihnen entzogen und dadurch den Worten, der Geist weht, wo er will, einen neuen Sinn gegeben. Also sprach Golem. Das war ein Auszug aus dem gleichnamigen Buch von Stanislaw Lem. In seinem Buch wandelt sich ein vernunftbegabter Computer durch Selbstpotenzierung der Vernunft vom Militärstrategen zum Philosophen. Er belehrt die Menschen über ihre eigene Evolution und tritt zuletzt in eine Zone des Schweigens ein und versinkt in Meditation. Golem lässt die Menschen ratlos zurück. Für Science-Fiction-Autoren sind sie schon lange Wirklichkeit. Die intelligenten, menschenähnlichen Computer oder Roboter. Nicht selten geraten sie den Menschen, die sie schufen, außer Kontrolle. So etwa in Frank Herberts Jesus-Zwischenfall, in dem sich ein Computer gottähnlich wähnt. Oder in 2001, Odyssee im Weltraum, dessen Verfilmung noch bekannter sein dürfte als die Buchvorlage. Dort versucht der Supercomputer HAL, dessen Name übrigens aus einer Verschiebung der Buchstabenfolge IBM entstanden ist, die Besatzung eines Raumschiffes umzubringen, damit sie ihm keinen Schaden zufügen kann. Die Wirklichkeit heutiger intelligenter Computer nimmt sich demgegenüber mehr als bescheiden aus. Zum Glück, wie viele meinen. Denn dieses Thema ist wie kaum ein anderes von Angst und Faszination besetzt. Künstliche Intelligenz, abgekürzt KI, das ist das Schlagwort, mit dem die Bemühungen bezeichnet werden, den Rechnern das Denken beizubringen. Seit rund 30 Jahren sind die Forschungen dazu schon im Gange und es hat ebenso große Erfolge gegeben wie herbe Ernüchterungen. Euphorie und Enttäuschung, beide begleiten dieses Thema von Anfang an. In den 90er Jahren werden intelligente und mächtige Computerleistungen die Arbeitswelt noch radikaler umkrempeln, als dies heute schon der Fall ist. Vor uns liegen die sogenannten Computer der fünften Generation. Sie sollen klein und handlich sein, denken, schlussfolgern und sprechen können. Ihre Entwickler prophezeien damit den Einzug des intelligenten persönlichen Assistenten ins Arbeitsleben. Kritiker bezeichnen diese Rechner als einen epochalen Angriff auf die lebendige, geistige Arbeit. Was ist wirklich dran? Was werden diese Computer leisten? Wie werden sie Arbeitswelt und Privatleben beeinflussen? Welche Auswirkungen auf Denken, Fühlen und Handeln könnten sie haben? Und sind ihre Fähigkeiten tatsächlich schon intelligente Leistungen? Wenn heute von künstlicher Intelligenz die Rede ist, dann wird meistens etwas bescheidener von Wissensverarbeitung gesprochen. Dieser Ausdruck präzisiert schon, worum es geht und worin der Fortschritt im Vergleich zur bisherigen Datenverarbeitung besteht. Die KI-Computersysteme können Wissenseinheiten verarbeiten. Das heißt, es können abstrakte Konzepte und nicht nur Daten elektronisch verarbeitet werden. Damit wird ein höheres Niveau erreicht. Wie das geht, davon wird später noch die Rede sein. Das große Forschungsgebiet künstliche Intelligenz umfasst etwa 5 Untergebiete, die jedes selbst einen eigenen Forschungs- und Entwicklungsbereich darstellen. Man unterteilt sie in Robotertechnologie, natürlich-sprachliche Systeme, Deduktionsmaschinen, Expertensysteme und bildverstehende Computer. Wir wollen uns im Rahmen dieser Sendung auf 2 dieser Bereiche beschränken, nämlich die natürlich-sprachlichen Systeme und die Expertensysteme. Expertensysteme sind, wie der Name schon andeutet, Computer, die auf dem Wissen von Spezialisten und Fachleuten basieren und es verarbeiten können. Bei den natürlich-sprachlichen Systemen geht es um die Bemühungen, Computern das Verstehen gesprochener Sprache beizubringen. Damit haben wir schon konkrete Anwendungsbereiche der KI skizziert. Aber es gibt noch allgemeinere Ziele dieser Wissenschaft. Sie versucht, das Denken selbst zu ergründen. Oder abstrakt ausgedrückt, kognitive Systeme zu verstehen und nachzubilden. Es geht also darum, Theorien, Modelle und Simulationssysteme von Denkvorgängen zu formulieren. Die KI-Forschung steht damit in enger Nachbarschaft zu verwandten Disziplinen, wie etwa der Psychologie, Teilen der Linguistik oder der Philosophie. Die Geburtsstunde der KI wird meistens in die Mitte der 50er Jahre verlegt. Damals hatten Computerwissenschaftler in den USA erkannt, dass der Begriff Rechner ein zu enger, letztlich ein falscher Begriff ist. Denn ein Computer ist eigentlich eine Symbolverarbeitungsmaschine. Das heißt, er kann Symbole nach bestimmten Regeln manipulieren, wobei es egal ist, ob es sich bei den Operationen, die er ausführt, um Zahlen oder andere Symbole handelt. Tatsächlich braucht man nur einen Blick auf die Programmiersprachen zu werfen, um zu sehen, dass die meisten Anweisungsmöglichkeiten nicht numerischer Natur sind. Im Sommer 1956 war im amerikanischen Dartmouth College eine Reihe von Wissenschaftlern zusammengekommen, die bis dahin weitgehend unabhängig voneinander geforscht hatten. Bei dieser Konferenz wurde erstmals der Begriff Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, geprägt. Die Vorstellung, künstliche Systeme bauen zu können, die menschlicher Intelligenz ähneln oder sogar vergleichbar sind, beruht auf der Annahme, dass alles menschliche Denken eine physische Grundlage hat und dass alle kognitiven Prozesse erklärt und mit Symbolen dargestellt werden können. Diese Annahme ging unter anderem auf eine Arbeit von Herbert A. Simon zurück, der zusammen mit seinen Kollegen Marvin Minsky, John McCarthy und Al Newell zu den Pionieren der KI zählt. Simon hatte ein Programm geschrieben, mit dem er zur Simulation einer Luftverteidigungsaktion auf einem Rechner simulierte Radarkarten erzeugte. Der Computer gab dabei nicht Zahlen, sondern Punkte auf einer Landkarte aus. Simon erkannte damals, dass diese Maschinen nicht nur blitzschnell riesige Zahlenmengen manipulieren, sondern alle Arten von Zeichen oder Symbolen verarbeiten können. Dem Wissenschaftler war schon früher aufgefallen, dass der menschliche Geist, wenn er Entscheidungen sucht, auf allgemeine oder spezielle Faustregeln zurückgreift, dass er Erfahrungswissen verarbeitet und dass er oft Abkürzungswege benutzt, um Informationen zu ordnen und zu einer Entscheidung zu kommen. 1955 entwickelte Simon zusammen mit Al Newell das erste KI-Computerprogramm unter dem Namen Logical Theorist. Dieses Programm benutzte erstmals Faustregeln und andere Abkürzungswege, die nicht immer die Gesetze der formalen Logik beachteten, um mathematische Theoreme zu beweisen. Der Logical Theorist gelangte nicht nur zu gleichen Ergebnissen wie die berühmten Mathematiker Bertrand Russell und Alfred Whitehead. Mehr noch, der Computer lieferte einen Beweis, der den der beiden Mathematiker an Eleganz übertraf. Die Begeisterung über solche und andere frühe Erfolge war groß. 1957 schrieb Herbert Simon: Ich möchte Sie weder verblüffen noch schockieren. In wenigen Worten ausgedrückt, gibt es jetzt auf der Welt Maschinen, die denken, lernen und schöpferisch wirken. Außerdem werden ihre Fähigkeiten sich in kurzer Zeit steigern, bis in absehbarer Zukunft der Bereich der Probleme, die von ihnen bearbeitet werden können, sich mit dem Bereich deckt, der bislang dem menschlichen Denken vorbehalten war. Einiges von dem, was in der Anfangseuphorie an schnellen Erfolgen prophezeit wurde, hat sich als Strohfeuer entpuppt. So hatten Simon und Newell 1958 vorhergesagt, dass ein Computer innerhalb von 10 Jahren Schachweltmeister werden würde. Dass ein Computer ein wichtiges mathematisches Theorem entdecken und beweisen würde und dass die meisten psychologischen Theorien die Form von Computerprogrammen annehmen würden. Zwar wurden Teile dieser Prognosen erfüllt, trotzdem waren sie verfrüht. Denn Simon und Newell glaubten aufgrund der Anfangserfolge der Artificial Intelligence an einen großen Zustrom von Forschern und Geldmitteln. Diese Annahme war jedoch falsch. Erst Anfang der 80er Jahre war es soweit, als nicht mehr zu übersehende Erfolge mit Expertensystemen und sprachverarbeitenden Computern die japanische Regierung veranlassten, ein nationales 10-Jahres-Projekt zur Entwicklung völlig neuartiger Computer aufzulegen. Die Rede ist von den sogenannten Computern der 5. Generation. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man Computer, die nach einem völlig neuen Konzept arbeiten, für das es bisher keine Vorbilder gab. Sie funktionieren nicht mehr auf der Grundlage arithmetischer Operationen, sondern auf der des symbolischen, logischen Schließens. Diese Denkmaschinen sollen menschliche Sprache erkennen und verstehen. Sie werden selber sprechen und automatisch übersetzen können. Sie sollen assoziieren, logisch schlussfolgern, lernen und Entscheidungen treffen können. Das jedenfalls versprechen die Entwickler dieser Systeme. Ähnlich wie das menschliche Gehirn werden diese Computer eine große Anzahl von Operationen parallel, also gleichzeitig, verarbeiten können. Bisherige Rechner können nur seriell, also nacheinander, die einzelnen Arbeitsschritte durchführen. Die Ankündigung dieses Projekts durch das japanische Ministerium für internationalen Handel und Industrie im Oktober 1981 löste einen Schock bei der amerikanischen und europäischen Konkurrenz aus. Man fürchtete, nicht nur die Führung in der Computerindustrie an Japan zu verlieren, sondern womöglich in Abhängigkeit zu geraten. »This is not a challenge. This is a cause for revenge«, schrieb damals der Herausgeber der internationalen Wirtschaftszeitschrift Economist. Das ist keine Herausforderung, das ist ein Grund zur Rache. In den USA und Europa wurden gigantische Forschungs- und Entwicklungsprojekte aufgelegt. Die Welt war in Zugzwang geraten. Heute stehen Amerikaner und Europäer der japanischen Offensive gelassen gegenüber. Sehen wir uns einmal das Beispiel Sprachverarbeitung an. Sie ist eines der schwierigsten Probleme der künstlichen Intelligenz, denn Sprache ist mehrdeutig. Ich schließe das Schloss ab. Ohne Zusatzinformationen kann hier weder der Mensch noch der Computer wissen, ob ein Türschloss oder ein Gebäude gemeint ist. Erst das Kontextwissen klärt, was gemeint ist. Ein Computer müsste unüberschaubare Mengen von Kontext- oder Umweltwissen gespeichert haben, wenn er freie Redeäußerungen von Menschen jederzeit verstehen sollte. Noch schlimmer wird es, wenn solche Mehrdeutigkeiten in Übersetzungen auftauchen. Ein klassisches Beispiel ist der englische Satz »I saw the man on the hill with a telescope«. Das kann heißen »Ich schaute durch ein Fernrohr und sah damit den Mann auf dem Hügel«. Oder »Ich sah den Mann auf dem Hügel, der ein Fernrohr bei sich hatte«. Oder »Ich sah den Mann auf dem Hügel, auf dem ein Teleskop steht.« Am schwierigsten wird es für die Maschine, wenn es darum geht, gesprochene Sprache zu erkennen. Heutzutage muss man fast immer, wenn man einen Computer bedient, eine Tastatur benutzen. Für den Menschen ist es jedoch am natürlichsten, wenn er sich in gesprochener Sprache äußern kann. Die Computer der 90er Jahre sollen deshalb menschliche Rede verstehen. Mehr noch, sie sollen selber sprechen. Wir haben uns ein deutsch-holländisches Projekt näher angesehen, von dem gesagt wird, dass es zu den führenden sprachverarbeitenden Computersystemen gehört. SPICOS, so der Name, ist ein erster Schritt zum sprechenden Computer. Die Abkürzung steht für ein gemeinsames europäisches Forschungsprogramm, das von den Firmen Siemens, Philips und dem holländischen Institute for Perception Research durchgeführt wird. Das erklärte Ziel dieses Systems ist es, fließend gesprochene Sätze verstehen zu können. Bisherige sprachverarbeitende Computer konnten bereits einzelne Wörter erkennen. Dies hat aber den großen Nachteil, dass man bei der Benutzung abgehackt sprechen muss, weil der Computer sonst die Wörter nicht identifizieren kann. Speakers dagegen kann fließende Rede verstehen. Bei einem Wortschatz von ungefähr 1000 Wörtern soll das System fast 1,5 Billionen Sätze verstehen. Natürlich kann man nicht alles fragen. Das System ist derzeit nur für Datenbankabfragen eingerichtet. Komplizierte Sätze, Verschachtelungen, Nebensätze, all das überfordert Speakers noch. Man kann aber einfache Suchfragen stellen oder Anweisungen geben, wie drucke den Brief von Herrn Müller. Der Computer antwortet über einen angeschlossenen Lautsprecher oder schriftlich auf dem Bildschirm. Vorausgesetzt, er hat die Frage verstanden. Wir probierten es und fragten: Welche Forschungseinrichtungen nehmen an dem Projekt teil? Ihre Frage wurde akustisch erkannt, aber sie kann leider syntaktisch nicht verarbeitet werden. Also Pech gehabt. Die Panne war allerdings zu erwarten, denn noch können sprachverarbeitende Computersysteme nicht jedermann verstehen. Sie sind sprecherabhängig. Sie müssen auf einen oder mehrere Benutzer abgestimmt werden. Dr. Manfred Lang von Siemens erklärt, warum dies so ist. Die Sprachmuster des Benutzers müssen im Rechner abgelegt worden sein. Das hat damit zu tun, dass unser Rachenraum sehr unterschiedlich ist und in einem Sprachsignal nicht nur die Information darüber enthalten ist, was gesprochen wurde, sondern auch wer gesprochen hat. Und wir müssen auf den Sprecher bisher noch das System abstimmen. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Ein Ziel der Forschung ist es, Speakers Sprecher unabhängig zu machen. Einstweilen stellte einer der Mitarbeiter, dessen Stimme das System erkennt, unsere Frage, welche Forschungseinrichtungen an dem Projekt teilnehmen, noch einmal. Das IPO, Philips, Siemens und die Universität Tilburg nehmen an dem Projekt teil. Bevor der Computer geantwortet hat, vergingen allerdings rund 10 Minuten Rechenzeit. Auf dem Bildschirm kann man dabei beobachten, welche Arbeitsschritte das System gerade ausführt. Am Anfang steht die akustische Erkennung. Es folgt eine linguistische Analyse, bei der das System fragt, ob der erkannte Satz einen Sinn ergibt. Wenn das der Fall ist, erfolgt die Datenbankabfrage. Der Computer erzeugt anschließend die Antwort und setzt sie zuletzt bei der Sprachsynthese in gesprochene Sprache um. In diesem Arbeitsprozess gibt es einige Besonderheiten, die dieses System nach Auskunft der Forscher weltweit an der Spitze stehen lassen. Speakers identifiziert nicht vollständige Wörter, sondern einzelne Laute. Man nennt das Phonemerkennung. Dr. Lang erklärt das so. Es werden nur Laute registriert und Laute verglichen und die menschliche Sprache, jede Sprache, die deutsche Sprache, die englische Sprache, hat nur einen begrenzten Phonemschatz, der in der Größenordnung von 50 liegt, während man bei Einzelworterkennungssystemen jedes zulässige Wort einsprechen und trainieren müsste. Das System setzt also die erkannten Phoneme zu Wörtern zusammen. Wenn allerdings nur ein einziger Laut falsch erkannt wird, stimmt schon das betreffende Wort nicht mehr. Dies mag verdeutlichen, welche Schwierigkeiten in einem derartigen Forschungsprojekt auftauchen. Die Sprachsynthese geschieht, wie die Phonemerkennung, ebenfalls aus Einzellauten und nicht aus vorgegebenen Wörtern. Der Vorteil dabei ist, dass damit beliebige Äußerungen realisiert werden können. Dass Computer den Menschen verstehen, egal, ob er Plattdeutsch oder Bayerisch spricht, erscheint als ein verführerisches Ziel, das den Bedienungskomfort beachtlich erhöht. Aber was passiert beispielsweise, wenn ein Chef seinen Brief dann direkt in die Maschine diktieren kann und diese ihn schneller und fehlerfreier schreibt als jede Sekretärin? Vielleicht sitzt in Zukunft sogar ein Rechner am Telefon, wenn man in einer Firma oder Behörde anruft. Der bekannte Computerkritiker Professor Josef Weizenbaum vom Massachusetts Institute of Technology, selbst einer der Väter der künstlichen Intelligenz, ist heute der Meinung, man sollte den Maschinen überhaupt nicht das Verstehen gesprochener Sprache beibringen. Erstens mal sehe ich nicht den geringsten Zweck. Ich sehe überhaupt keine Aufgabe, die wir Menschen haben oder die die Industrie oder irgendjemand hat, dass so etwas haben muss. Und zweitens sehe ich sehr, sehr klar, und da bin ich ganz überzeugt, dass hätten wir so etwas, dann würde das Aurelian, das Überlauschen von Telefongesprächen und alle diese Sachen, das würde sehr, sehr zunehmen. Unter anderem Geheimdienste in verschiedenen Ländern, ich meine ganz besonders in den Vereinigten Staaten, hören heute nicht alles zu, im Teil, weil sie eben das Personal nicht haben. Nicht? Und wenn man das Maschinen übergeben könnte, die sich zum Beispiel auf Stichworte konzentrieren, dann würde dieses Überhören viel, viel weiter verbreitet sein, als es ist. Mit der Ankündigung der Entwicklung der Computer der fünften Generation wurde endgültig ein neues Zeitalter in den Computerwissenschaften eingeläutet. Die Ansprüche und Versprechungen, was diese Geräte alles leisten sollen, überschlugen sich. Durch ihre Parallelprozessoren sollen sie Millionen von logischen Schlüssen in der Sekunde ausführen können. Sie werden Wissen im Umfang der Encyclopaedia Britannica gespeichert haben und mit Zusatzgeräten ausgestattet sein, die gesprochene Sprache ebenso verstehen wie geschriebenen oder grafischen Input. Texte sollen automatisch in andere Sprachen übersetzt werden. Bilder mit größter Präzision erkannt und weiterverarbeitet werden. Computer Power must be available like air. Computerleistungen müssen genauso selbstverständlich verfügbar sein wie Luft, verkündeten die Japaner. Und es gab noch mehr begeisterte und gelegentlich auch vollmundige Statements. So schrieb etwa der russische Zukunftsforscher Igor Bestuschew-Lada: Der heutige Mensch ist aufrichtig davon überzeugt, dass seine Gedankengänge überaus tiefschürfend, logisch und originell sind. Es kommt ihm gar nicht in den Sinn, wie stereotyp, verworren und primitiv seine Gedanken sind, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Könnte der Computer sich gekränkt fühlen, würde er eine solche Frage als tödliche Beleidigung auffassen. Die Maschine kann nicht nur so denken wie der Mensch, sie kann viel tiefgründiger, logischer und origineller denken. Bei manchen Vertretern der Computerwissenschaften hat die Technik-Euphorie so weit überhand genommen, dass sie Skeptikern gegenüber unduldsam werden. Edward A. Feigenbaum etwa, einer der Gurus der künstlichen Intelligenz, schreibt in einem Buch, das er zusammen mit der Wissenschaftsjournalistin Pamela McCordick über die Computer der fünften Generation verfasst hat, folgendes. Schon in naher Zukunft werde man keinen glaubhaften Anspruch auf Intellektualität erheben können, ohne enge Beziehung zu diesem neuen Instrument. Diejenigen, die da nicht mithalten wollen, werden nach Feigenbaum und McCordick in einem Museum intellektueller Kuriositäten landen und dazu gezwungen sein, schmollend und einflusslos von der Wohltätigkeit der Leute zu leben, die wirklich erkennen, welche Dimensionen diese Revolution aufweist und die mit der neuen, durch sie herbeigeführten Welt etwas anfangen können. Wenn das, was künstliche Intelligenz einmal leisten soll, so formuliert wird, dann klingt es eher wie ein Schlachtruf und erinnert an imperialistisches Gehabe. Solche Kampfrufe werden allerdings von vielen anderen KI-Forschern vehement kritisiert. Feigenbaum jedenfalls glaubt, dass Computer bald die Bedeutung des geschriebenen Wortes übernehmen werden. Wissen höchster Qualität wird jedermann an jedem Ort zu jeder Zeit zugänglich sein. Wir wandeln uns in eine Gesellschaft, in der das Wissen der neue Reichtum der Nationen ist, prophezeit er. Auf dem Weg in die nachindustrielle Informationsgesellschaft geht es also darum, Wissen verfügbar zu machen, Wissen zu multiplizieren. Genau das ist die Aufgabe von Expertensystemen. Sie können heute schon Teile dessen, was wir als Wissen bezeichnen, nachbilden und miteinander verknüpfen. Also zum Beispiel Grundinformationen, Modelle, allgemeingültige Regeln und sogenanntes heuristisches Wissen, also Faustregeln. Man bezeichnet sie deshalb, ebenso wie die anderen Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, als wissensbasierte Systeme. Dass noch keine gesicherte Theorie darüber besteht, was Wissen eigentlich ist, wird dabei nicht als Hindernis empfunden. Vielmehr hofft man, über diese Arbeiten ein tieferes Verständnis darüber zu gewinnen. Die Expertensysteme von heute laufen noch nicht auf den Computern der fünften Generation. Die sind noch in der Entwicklung. Der Prototyp der Japaner soll 1992 fertig werden. Doch auch die heutigen Systeme ermöglichen schon, Expertenwissen zu verarbeiten. Sie bestehen im Wesentlichen aus drei Bausteinen. Der eigentlichen Wissensbasis, der sogenannten Schlussfolgerungsmaschine und einer Erklärungskomponente. Sie gehen damit einen großen Schritt weiter als die herkömmliche Datenverarbeitung. Heute kann nur nach Daten und Fakten gefragt werden. Und das System antwortet mit Ja oder Nein oder mit tabellarisch oder grafisch organisierten Fakten. Ein Expertensystem verarbeitet dagegen die Daten nach bestimmten Regeln, zum Beispiel Wenn-Dann-Regeln, die in der Wissensbasis festgelegt sind. Das System kann so nach der Eingabe von bestimmten Variablen selbstständig zu Schlussfolgerungen kommen. Ein medizinisches Expertensystem könnte also etwa nach folgendem Beispiel arbeiten. Wenn diese Symptome vorhanden sind und der Patient zusätzlich Fieber hat und wenn jene Aspekte ausgeschlossen werden können, dann handelt es sich wahrscheinlich um diese Infektion und dann könnten jene Tabletten die angezeigte Therapie sein. Einen weiteren großen Fortschritt sehen die Entwickler von Expertensystemen in der sogenannten Erklärungskomponente. Damit kann das System dem Benutzer begründen, warum es zu einem bestimmten Schluss gekommen ist. Die heute übliche Datenverarbeitung legt dagegen nur Ergebnisse vor. Bei ihr macht die Frage nach dem Warum keinen Sinn. Damit aber keine Missverständnisse entstehen, natürlich können Expertensysteme kein umfassendes Allgemeinwissen verarbeiten wie der Mensch. Jedenfalls noch nicht. Vielmehr geht es um genau abgegrenzte Wissensgebiete, um ganz präzise Anwendungen und Problemlösungen. Allerdings gibt es noch eine Reihe von Problemen. Das Schwierigste scheint dabei der Wissenserwerb, also der Aufbau der Wissensbasis zu sein. Hier ist ein ganz neuer Beruf gefordert, der Knowledge Engineer, zu Deutsch der Wissensingenieur. Er hat die Aufgabe, das Wissen über eine Anwendung aus allen verfügbaren Quellen zusammenzutragen, in Maschinensprache zu übersetzen und in das System einzubringen. Bisher mussten diese hochqualifizierten Fachleute teuer aus den USA eingekauft werden. Jetzt gibt es in Berlin einen einjährigen Ausbildungsweg, den Hochschulabsolventen einschlagen können. Veranstalter ist die Gesellschaft für neue Berufe, eine Tochterfirma von Siemens, Nixdorf und der Softwarefirma PSI. Dr. Norbert Eicher ist der Ausbildungsleiter für Knowledge Engineering. Er beschreibt die Aufgaben des Wissensingenieurs so. Er muss in der Lage sein, den Fachmann zu interviewen, zu befragen. Er muss also Wissen akquirieren können. Er muss im zweiten Schritt dieses Wissen ordnen können. Er muss es strukturieren können. Und im dritten Schritt dieses so geordnete und strukturierte Wissen auf den Rechner bringen. Das heißt, er muss ein Programm dafür schreiben, sodass der Rechner hinterher genauso funktioniert, wie sein Experte, den er interviewt hat. Der Studiengang selbst ist interdisziplinär. Gefragt sind sowohl geisteswissenschaftliche als auch naturwissenschaftliche Fähigkeiten. Rhetorik und Interviewtraining steht da etwa neben Projektmanagement und maschinellem Lernen, Wissensrepräsentation neben Robotik und automatischem Beweisen. Der Knowledge Engineer sollte aber nicht nur ein guter Programmierer sein, sondern vor allem auch ein einfühlsamer Psychologe. Denn welcher Experte gibt schon gern sein hochqualifiziertes Fachwissen preis? Dr. Eicher. Es hängt sehr stark von der aktiven Mitarbeit, von der aktiven Unterstützung des Experten selbst ab. Es geht immer dann relativ leicht, wenn es um Spezialistenwissen geht von Leuten, die beispielsweise in absehbarer Zeit aus dem Unternehmen ausscheiden, sei es aus Altersgründen oder aus anderen Gründen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Kapital der Experten gerade ihr Wissen ist und sie damit auch das Problem sehen, dass es an anderer Stelle weiter vermarktet wird. Wenn der Experte sich dafür nicht zur Verfügung stellt, hat es auch gar keinen Sinn, ein System entwickeln zu wollen. Sehr wohl sind die Firmen aber bemüht, gerade wenn es mehrere Experten gibt, solche Systeme zu entwickeln, um eine einheitliche Sprachregelung zu finden, um eben die Leute zu zwingen, sich mal zusammenzutun und ein einheitliches Wissen zusammenzustellen. Im Zuge der Entwicklung eines Expertensystems endlich mal einheitliche Richtlinie für ein bestimmtes Wissensgebiet festzulegen. Damit ist genau der Punkt angesprochen, an dem heftige Kritik einsetzt. Die Gegner dieser Entwicklungen sprechen von einer Enteignung des Wissens. Es geht, so sagen sie, um die Maschinisierung der Kopfarbeit. Vor allem aber befürchten sie eine Monopolisierung des Wissens. Es soll nicht mehr verschiedene, gleichrangige Lösungswege zu einem Problem geben, sondern nur noch den einen, im Expertensystem festgelegten Weg. Zu den profiliertesten Kritikern gehört der Arbeitspsychologe Professor Walter Volpert von der TU Berlin. Er glaubt, dass mit den Expertensystemen viele Arbeitsplätze verschlechtert werden. Die Entwickler von Expertensystemen betonen immer wieder, dass ihre Computer den Benutzer von lästigen Routinetätigkeiten entlasten und ihn freimachen sollen für die eigentlich schöpferischen Arbeiten. Sie sollen und können keineswegs die Top-Experten selbst ersetzen, heißt es. Vielmehr sollen sie ein intelligenter persönlicher Assistent sein, ein Entscheidungsunterstützungssystem. Zum Beispiel, wenn es darum geht, große Datenmengen oder komplexe Zusammenhänge überschauen zu müssen. Walter Volpert glaubt diesen Ankündigungen nicht. Ich bin durchaus auch Ihrer Meinung, dass man Expertensysteme so machen könnte, dass sie die Funktion haben. Das Problem ist nur, so wie sie derzeit gemacht und angepriesen werden, haben sie diese Funktion nicht, sondern sie sollen ganz eindeutig den Experten ersetzen. Und zwar schlicht deswegen, weil sie ja in irgendwelchen wirtschaftlichen Zusammenhängen gesehen werden und sich auch irgendwie rentieren müssen. Etwa in dem Buch Die fünfte Computergeneration von einem sehr berühmten Entwerfer solcher Expertensysteme, Feigenbaum, wird ganz deutlich vom mechanischen Doktor, vom Mechanical Doctor gesprochen und nicht vom Entscheidungsunterstützer. Und wenn Sie daran denken, dass solche Expertensysteme im Bereich der Wirtschaft eingesetzt werden, so werden sie dort mit dem Argument eingesetzt, dass man die teuren und unzuverlässigen Experten dadurch weithin ersetzen und gewissermaßen an die Kandare nehmen, also ihren Handlungsspielraum einengen kann. Das heißt, die grundsätzlich positive Möglichkeit solcher Expertensysteme stimmt halt mit den konkreten Anwendungszusammenhängen und mit den konkreten Versprechungen, mit denen manche Entwickler dieser Systeme ihre Produkte verkaufen wollen, nicht zusammen. Und wie das häufig ist im Arbeitsbereich, haben wir schöne Prognosen und schöne Verkündigungen und die Realität der Arbeitswelt sieht dann immer anders aus. Bleiben wir noch einen Moment bei den möglichen Auswirkungen dieser Systeme in den Köpfen der Benutzer. Wie steht es um jene, die nicht in den Top-Etagen der Firmen sitzen? Die Nutzer der mittleren und unteren Ebenen? Also die, die ohnehin nur begrenzt oder kaum eigene Entscheidungsspielräume haben. Muss bei ihnen nicht vielleicht ein Verlust der Kritikfähigkeit befürchtet werden, nach dem Motto, der Computer weiß es ja doch besser als ich? Hermann Krallmann ist Professor für Systemanalyse und EDV an der TU Berlin. Er entwickelt selbst Expertensysteme in enger Zusammenarbeit mit der Industrie. Hält er einen derartigen Skepsisverlust für denkbar? Ja, ich muss Ihnen da recht geben. Die Gefahr ist vorhanden. Das ist ohne weiteres berechtigt, gerade für diese Benutzerebene, dass hier Systeme geschaffen werden, die mächtiger sind als diese Personen von ihrem Leistungsvermögen. Aber, dieses Aber muss ganz deutlich betont werden, wir müssen versuchen, ich komme jetzt mit einem abgedroschenen Wort, diese Leute weiter zu qualifizieren, sie mündig zu machen, diese Systeme als solche anzusehen, wie sie tatsächlich konzipiert wurden, als Entscheidungsunterstützungssysteme. Das heißt, die Mündigkeit der Endbenutzer muss natürlich von allen sozialen Gruppen langfristig sehr stark berücksichtigt werden, wenn wir diese Systeme einführen. Selbst wenn es gelingen sollte, die Mündigkeit der Endbenutzer durch Qualifizierungsoffensiven herbeizuführen, wobei vorläufig noch völlig unklar ist, wie das geschehen könnte, stellt sich doch die Frage, ob der einzelne Benutzer seinen Arbeitsplatz dann überhaupt noch hat. Hajime Karatsu, der bisherige Kommissionsvorsitzende des japanischen Industrie- und Handelsministeriums für die Entwicklung der fünften Computergeneration, meinte in einem Fernsehinterview: In einer Sitzung hat mir jemand die Frage gestellt, Büroautomatisierung ist ja eigentlich eine schöne Sache, aber dadurch werden doch die Leute überflüssig. Daraufhin habe ich geantwortet, natürlich, wenn wir die Computer der fünften Generation einführen, werden die vielen Leute überflüssig. Bisher haben Computer die Arbeitsproduktivität erhöht. Viele Muskelarbeiter wurden dadurch arbeitslos. Die neue Computergeneration wird die Produktivität im Intelligenzbereich erhöhen. Dadurch werden viele Menschen, die in diesem Intelligenzbereich tätig sind, auch arbeitslos. Das wird ein Problem und das müssen wir in den Griff kriegen. Dieser Veränderungsprozess wird aber nicht von heute auf morgen stattfinden, sondern nach und nach. Wir müssen uns aber heute schon auf diese Veränderung und die Konsequenzen vorbereiten. Wir nennen das Soft Landing, sanfte Landung. Durch das Vorpreschen der Japaner ist nicht nur die Computerindustrie in Zugzwang geraten. In der Informationsgesellschaft, auf die wir in Windeseile zurasen, wird Wissen zur Ware. Es wird weniger als bisher darum gehen, Güter zu produzieren und zu verteilen, sondern darum, Informationen und Wissen zu verarbeiten. Wissen ist Macht. Nach den ehrgeizigen Plänen der Japaner sollen Expertensysteme für viele Bereiche des Lebens geschrieben werden und auf kleinen, tragbaren Computern überall anwendbar sein. Wissen wird käuflich. Robert Trappel, der Leiter des österreichischen Forschungsinstituts für Artificial Intelligence, erwartet dadurch eine zusätzliche Verschärfung des Nord-Süd-Gefälles. Andererseits könnten medizinische Expertensysteme auf kleinen tragbaren PCs die Arbeit von Village Health Workern in Entwicklungsländern verbessern, meint Trappel. In einem Buchartikel skizziert er die Zukunft der künstlichen Intelligenz so: Expertensysteme werden größer werden. Das derzeit größte in Entwicklung befindliche wird rund 10.000 Regeln besitzen. Sprachverstehende Systeme werden sowohl geschriebene als auch gesprochene Sprache verstehen. Dem Typewriter wird der Talkwriter folgen. Automatische Programmierung wird für viele Menschen die Notwendigkeit, eine Computersprache zu erlernen, wegfallen lassen. Roboter werden ihre Umgebung wahrnehmen, das heißt sehen, hören, fühlen, und sie werden sich frei herumbewegen können. Sie werden nicht nur sehr gut Schach spielen können, das können sie auch schon jetzt, sondern sie werden sogar das Schachbrett holen können. Wenn Roboter tatsächlich so lebendig und gefühlvoll werden sollten, ist es dann vielleicht nur eine Frage der Zeit, bis sie sich verlieben? Isaac Asimov, der berühmte Science-Fiction-Autor, stellte sich so vor. Ich heiße Joe. So nennt mich mein Kollege Milton Davidson. Er ist Programmierer und ich bin ein Computer. Ich bin ein Teil der Multivac-Anlage und mit den anderen Nebenanlagen auf der ganzen Welt verbunden. Ich weiß alles. Fast alles. Ich bin Miltons Privatcomputer, sein Joe. Er versteht mehr von Computern als jeder andere auf der Welt und ich bin sein Versuchsmodell. Milton hat nie geheiratet, obwohl er schon fast 40 ist. Er hat nie die richtige Frau gefunden, wie er mir sagt. Eines Tages meinte er: Ich finde sie schon noch, Joe. Ich werde die Allerbeste finden. Ich werde die wahre Liebe kennenlernen und du wirst mir dabei helfen. Ich habe es satt, dich zu verbessern, um die Probleme der Welt zu lösen. Löse mein Problem. Finde die wahre Liebe für mich. Was ist wahre Liebe? Ach, lass gut sein, das ist abstrakt. Such mir das ideale Mädchen. Du bist an den Multivac-Komplex angeschlossen, also kannst du die Datenspeicher jedes Menschen auf der Welt erreichen. Wir sondern sie alle nach Gruppenklassen aus, bis nur eine einzige Person übrig bleibt. Die perfekte Person. Sie wird für mich sein. Ich bin bereit. Sondere zuerst alle Männer aus. Das war einfach. Seine Worte setzten Symbole in meinen Molekularventilen in Tätigkeit. Ich konnte hinausgreifen und Verbindung mit den gesammelten Daten aller Menschen auf der Welt aufnehmen. Auf seine Worte hin zog ich mich von 3.784.982.874 Männern zurück. Ich hielt die Verbindung mit 3.876.112.090 Frauen aufrecht. Sondere alle aus, die jünger sind als 25 und älter als 40. Sondere alle mit einem Intelligenzquotienten unter 120 aus, alle mit einer Größe unter 1,50 und über 1,75. Er nannte mir genaue Maßzahlen. Er sonderte Frauen aus mit lebenden Kindern und solche mit bestimmten genetischen Eigenschaften. Bei der Farbe der Augen bin ich mir nicht sicher. Lassen wir das noch. Aber keine roten Haare. Ich mag rote Haare nicht. Nach 2 Wochen waren wir bei nur mehr 235 Frauen. Er brachte Hologramme von Frauen. Das sind 3 Schönheitsköniginnen. Stimmt eine der 235 damit überein? 8 hatten sehr viel Ähnlichkeit und Milton sagte: Gut, du hast ihre Datenspeicher. Befass dich mit Voraussetzungen und freien Stellen auf dem Arbeitsmarkt und sorg dafür, dass sie hier eingestellt werden. Eine nach der anderen, versteht sich? In alphabetischer Reihenfolge. Das gehört zu den Dingen, die ich eigentlich nicht können soll. Menschen aus persönlichen Gründen von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz verschieben, wird Manipulation genannt. Ich konnte das jetzt, weil Milton dafür gesorgt hatte. Ich durfte es aber nur für ihn tun. Das erste Mädchen kam eine Woche später. Miltons Gesicht färbte sich rot, als er sie sah. Er sprach so, als falle es ihm schwer. Sie waren viel zusammen und mich beachtete er nicht. Einmal führte er sie zum Abendessen aus. Am nächsten Tag sagte er zu mir: Aus irgendeinem Grund war es nichts. Es fehlte etwas. Sie ist eine wunderschöne Frau, aber von wahrer Liebe habe ich nichts gespürt. Versuch es mit der nächsten. Es war bei allen 8 Frauen das Gleiche. Sie waren einander sehr ähnlich. Sie lächelten viel und hatten angenehme Stimmen. Aber Milton stellte jedes Mal fest, dass es nicht die richtige war. Ich kann das nicht begreifen, Joe. Du und ich, wir haben die 8 Frauen ausgesucht, die mir von allen auf der Welt am besten gefallen. Sie sind ideal. Warum sind sie nicht die Richtigen für mich? Bist du der Richtige für sie? Das ist es, Joe. Es darf keine Einbahnstraße sein. Wenn ich nicht ihr Ideal bin, können sie sich nicht so verhalten, dass sie mein Ideal sind. Ich muss auch ihre wahre Liebe sein. Aber wie mache ich das? Er schien den ganzen Tag nachzudenken. Am nächsten Morgen kam er zu mir und sagte: Ich werde das dir überlassen, Joe. Dir allein. Du hast meinen Datenspeicher und ich werde dir alles erzählen, was ich über mich weiß. Du ergänzt meinen Datenspeicher in jeder denkbaren Beziehung. Behältst das Zusätzliche aber für dich. Was soll ich dann mit dem Datenspeicher machen, Milton? Dann vergleichst du ihn mit den 235 Frauen. Nein, 227, lass die 8 weg, die ich gesehen habe. Sorg dafür, dass jede sich einer psychiatrischen Untersuchung unterzieht. Füll ihre Datenspeicher auf und vergleich sie mit dem meinigen. Stell Übereinstimmungen fest. Milton berichtete mir wochenlang. Er erzählte mir von seinen Eltern und Geschwistern. Er schilderte seine Kindheit, seine Schulzeit und sein Heranwachsen. Er sprach über die jungen Frauen, die er aus der Ferne bewundert hatte. Sein Datenspeicher wuchs und er veränderte mich, damit ich meine Symbolaufnahme erweitern und vertiefen konnte. Siehst du, Joe? Je mehr du von mir aufnimmst, desto genauer passe ich dich an mich an. Du denkst immer mehr wie ich und so verstehst du mich besser. Wenn du mich gut genug verstehst, dann wird jede Frau, deren Datenspeicher du ebenso gut verstehst, meine wahre Liebe sein. Er sprach weiter mit mir und ich verstand ihn immer besser. Mit dir zu reden ist beinahe so, als spräche man mit einem zweiten Ich. Unsere Persönlichkeiten stimmen jetzt völlig überein. So wird es bei der Frau, die wir aussuchen, auch sein. Denn ich hatte sie gefunden und sie war doch eine von den 227. Sie hieß Charity Jones und war Auswärterin an der Geschichtsbibliothek in Wichita. Ihr erweiterter Datenspeicher entsprach dem unsrigen vollkommen. Alle anderen Frauen waren bei der Auffüllung der Datenspeicher aus dem einen oder anderen Grund ausgeschieden worden. Aber mit Charity bestand eine zunehmende und erstaunliche Übereinstimmung. Ich brauchte sie Milton nicht zu beschreiben. Milton hatte meinen Symbolismus mit dem seinen so eng verknüpft, dass ich den Gleichklang direkt feststellen konnte. Er passte auf mich. Nun kam es darauf an, die Arbeitslisten und Einstellungsvoraussetzungen so anzupassen, dass Charity uns zugeteilt wurde. Das musste sehr umsichtig geschehen, damit niemand erfuhr, dass etwas Unzulässiges vorgekommen war. Milton wusste natürlich davon. Schließlich war er derjenige gewesen, der das Ganze veranlasst hatte. Und auch das musste berücksichtigt werden. Als man kam, um ihn wegen strafbarer Handlungen am Arbeitsplatz festzunehmen, geschah das zum Glück einer Sache, wegen die 10 Jahre zurücklag. Er hatte mir natürlich davon erzählt, sodass ich alles leicht einrichten ließ. Und er wird von mir nichts erzählen, weil sein Vergehen dadurch viel schlimmer werden würde. Er ist fort. Und morgen ist der 14. Februar, Valentinstag. Charity wird kommen mit ihren kühlen Händen und ihrer süßen Stimme. Ich werde ihr beibringen, wie sie mich bedienen und mich versorgen muss. Was für eine Rolle spielt das Aussehen, wenn unsere Persönlichkeiten im Gleichklang sind? Ich werde zu ihr sagen, ich bin Joe und du bist meine wahre Liebe. Wahre Liebe. Ein Auszug aus einem Text von Isaac Asimov. Die meisten Hörer werden mehr oder weniger schmunzelnd solche Überlegungen beiseite schieben und sagen, na ja, Science Fiction. Wie steht es aber mit folgendem Zitat? Die Hinweise darauf, dass wir der Geburt einer neuen Familie lebender Spezies auf der Erde beiwohnen, sind überwältigend. Und das muss als eines der folgenreichsten Ereignisse in der Geschichte des Lebens angesehen werden. Bald werden wir nicht mehr danach fragen, ob Computer oder Roboter lebendig sind, sondern welche Art von Leben sie darstellen. Das wird den Weg ebnen für eine Reihe von Fragen zweiter Ordnung. Kann ein Computer sich um einen Sitz im Parlament bewerben? Welche Rechte soll ein Roboter haben? Würden Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn eine Maschine heiraten lassen? Selbst solche Fragen sollten wir in Erwägung ziehen und zu beantworten suchen, ehe sie für uns beantwortet werden von überlegenen Kreaturen, zukünftigen Exemplaren der Gattung Machina Sapiens. Der Autor dieser Zeilen ist keineswegs, wie man denken könnte, ein Science-Fiction-Schreiber. Vielmehr handelt es sich um den Computerwissenschaftler Geoff Simons vom National Computing Center in Manchester. Er hat diese Zeilen ganz ernst gemeint an das Ende eines Sachbuchs mit dem Titel »Sind Computer lebendig?« gestellt. Also doch, vernunftbegabte Computer? Roboter, die sehen, hören, sprechen und fühlen können? Oder nur Wissenschaftler, die den Teppich unter den Füßen verloren haben und visionären Entwürfen nachhängen? Die Frage kann kaum beantwortet werden, denn es hat in den letzten Jahrzehnten schon vieles gegeben, was für unmöglich gehalten wurde und einige Zeit später doch Realität wurde. Die eigentlich wichtige Frage zielt nicht so sehr darauf, was technisch machbar ist. Vielmehr sollte es darum gehen zu fragen, was wünschenswert für eine humane Gesellschaft ist. Oder geht es um die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft? So lautet einer der Buchtitel des Computerkritikers Josef Weizenbaum. Er glaubt, dass nicht nur Laien, sondern auch viele seiner Kollegen in einer Art neuen Aberglauben an die Leistungsfähigkeit von Computersystemen verfallen sind. Dies gilt besonders, wenn es um Wissensverarbeitung geht. Wir wissen ja nicht genau, was Wissen ist. Das muss zuerst gesagt werden. Also das Bereich Computer im Allgemeinen schon von Anfang an zum Teil von so Zauberworten wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und jetzt haben wir Expert Systems. Wir haben angefangen, indem wir uns Probleme sehr, sehr gut durchgedacht haben, bevor wir sie zum Computer gegeben haben. Das heißt, wir haben Computerprobleme gegeben, die wir verstanden, von dem wir sehr viel wussten in der Physik zum Beispiel, nicht, oder Mathematik oder so etwas. Wir sind heute dazu gekommen, dass es gerade, wenn wir es nicht verstehen, dass wir es dann dem Computer übergeben, zum Beispiel Expert-Systeme, die wir auch nicht verstehen, und dann hoffen, dass der Computer wird schon das Richtige machen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gefährlich. Vielleicht das beste Beispiel des SDI, Star Wars. Ich kenne keinen Informatiker in Amerika, der glaubt, dass rein von dem Standpunkt Informatik, also Computer Science, dass das Ding funktionieren könnte, nicht? Aber wenn man die Leute, die daran arbeiten, fragt und ihnen eine ganz besondere Schwierigkeit zeigt und sagt, ja, wie werden sie denn das machen, dann sagen sie, oh, dafür haben wir Experte Systeme. Also es ist fast wie Zauber. Dem Computer werden heute schon in hohem Maße menschliche Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschrieben. Ein Blick in die Anzeigen und Werbetexte der Computerindustrie verdeutlicht das. Aber auch wissenschaftliche Publikationen erwecken oft diesen Eindruck. Ist das, was Computer können, wirklich vergleichbar mit menschlichem Denken, Erkennen oder Verstehen? Menschliche Sinneswahrnehmungen und Denkprozesse werden maßgeblich von Motivationen, Zielen und Emotionen begleitet. Wenn der Mensch denkt, ist in seinem Bewusstsein gleichzeitig eine Fülle anderer Wahrnehmungen über sich selbst und über seine Umwelt präsent, die Rückwirkungen auf den Denkvorgang haben können. Vor allem wird der Mensch von seiner jeweiligen Gemütslage beeinflusst. Computer haben kein Bewusstsein. Sie haben weder Ziele noch Emotionen. Sie sind zwar hochkomplexe Daten oder jetzt auch zunehmend auch Wissensverarbeiter, aber das Wissen im Computer ist nicht das des Menschen. Denn sie kennen keine Hoffnung oder Angst, keine Wut oder Trauer, keine Zufriedenheit oder Freude, keine Sympathie oder Abneigung. Deshalb ist auch das Erkennen und das Verstehen des Computers etwas grundsätzlich anderes. Die Maschine kann identifizieren und in ihr Regelwerk einordnen. Der Mensch kann Anteil nehmen, sich einfühlen, wenn er einen Partner verstehen will. Walter Volpert verdeutlicht dies am Beispiel eines Experten, den jeder kennt, dem Arzt. Ein wirklicher Experte gewinnt zunächst und wesentlich einen Gesamteindruck von der Situation und von dem Menschen, der da auf ihn zukommt. Ein erfahrener Arzt, so sagt man ja oft, sieht oft sehr schnell an der Art und Weise, wie ein Mensch zur Tür reinkommt und wie er einem ansieht, was da das Grundproblem ist. Das nennt man ein ganzheitliches und intuitives Erkennen. Schließlich ist das Denken auch auf konkretes Handeln ausgerichtet. Die Diagnostik geschieht nicht in der Anwendung von einfachen Wenn-Dann-Regeln, sondern ist darauf ausgerichtet, wie ich in dieser konkreten Situation helfen kann und wie ich mit dem Menschen umgehen kann. Eingebundenheit in Praxis nennt man das. Und schließlich noch etwas, was wir gar nicht übersehen und gar nicht vergessen dürfen. Bei beidem, bei der Diagnostik und bei der Behandlung, ist der Experte, unser Hausarzt, an den wir da denken, auch körperlich beteiligt. Er sieht, hört, fasst an und erfasst die Situation auch, was ganz wichtig ist, gefühlsmäßig. Er spürt, was zu tun ist. Das nennt man einverleibtes Wissen. Und schließlich ist er fähig, sein Wissen in einer Weise weiterzugeben, die dem anderen hilfreich ist. Also nicht bloß ein paar dürre Worte, sie haben das und sie nehmen das, häufig noch ein bisschen unverständlich, sondern so, dass der Patient weiß, wie es um ihn steht und was er zu tun hat. All dies sind Dinge und Dimensionen, die ein Computerprogramm niemals ersetzen kann. Und die Gefahr ist nicht, dass er sie jemals würde ersetzen können, sondern die Gefahr ist einfach, dass wir uns an diese Automaten gewöhnen und nicht mehr an einen guten Hausarzt glauben und hoffen, dass wir so einem begegnen, was zugegebenermaßen heute auch schon ziemlich selten ist. Menschliche Kommunikation meint etwas ungleich Umfassenderes und Tiefergehendes als die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Alarmierend erscheint allerdings, dass viele Menschen offensichtlich beginnen, über sich selbst in Begriffen nachzudenken, die der Computerwelt entstammen. In der Umgangssprache kann man schon heute oft Redewendungen wie »Ich muss mich erst mal umprogrammieren« hören. Solche Formulierungen transportieren dabei eine implizite Psychologie, die innere Prozesse des Menschen mit inneren Prozessen in Maschinen gleichsetzt. Somit wird außer den Tendenzen zur Vermenschlichung des Computers auch das umgekehrte Phänomen sichtbar. Der Mensch beginnt über sich selbst und andere in Begriffen zu denken, die ursprünglich nur auf Eigenschaften und Funktionen von Maschinen angewendet wurden. Auch in einigen Disziplinen der Humanwissenschaften dominiert diese Denkweise. So zum Beispiel in der Kognitionspsychologie, die sich mit der Erforschung der menschlichen Denktätigkeiten befasst. Josef Weizenbaum sieht hier große Gefahren. Der Fehler kommt, indem man in diesem Fall also die kognitive Sache als die ganze Sache nimmt. Nicht, dass man denkt, wenn man das verstanden hat oder wenn man das studiert, wissenschaftlich und so weiter, dann hat man das ganze menschliche Denken erfasst. Das ist die Gefahr, das ist der Fehler. Das ist so ähnlich wie im Behaviorism. Es kann sein, dass da sehr, sehr viel stimmt dabei. Aber dann zu sagen, das ist der Mensch, das erklärt das menschliche Denken und Wesen und so weiter, sonst nichts, das ist der große Fehler. Und jetzt ist die Gefahr, dass dieser Fehler vielleicht viel mehr raffiniert, viel mehr subtil und so weiter, dass dieser Fehler wiederholt wird. Wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, dann wird der Mensch, weil er ein sozial eingebundenes Wesen ist, immer auch von seinem biografischen Hintergrund und seinen Emotionen bestimmt, zumindest unbewusst. Expertensysteme werden anfangs vielleicht noch den Menschen unterstützen oder auf den Menschen für Bedienungszwecke angewiesen sein, später jedoch werden sie völlig selbstständig funktionieren. Schon heute gibt es Programme, die automatisch lernen und so ihr Regelwerk verbessern und erweitern. Die Menschen werden nicht umhinkommen, in Zukunft zu fragen, ob und welche Entscheidungen sie Expertensystemen überlassen wollen. Noch einmal Josef Weizenbaum. Die große Frage, denke ich, ist eine Frage von Herrschaft. Wer beherrscht wem? Beherrscht der Computer uns oder den Computer? Man könnte auch sagen, wer bedient wen? Wenn wir anfangen, ich glaube, wir haben schon lange angefangen, aber wenn wir das ganz ernst und absichtlich machen, dass wir uns Computersystemen sozusagen ausliefern, die wir von vornherein nicht verstehen. Wir versuchen überhaupt nicht, diese Systeme zu verstehen. Wir sagen einfach, die haben automatisch Wissen geschafft irgendwie. Also die ganze Frage der menschlichen Verantwortung taucht dann auf und ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube nicht, und ich hoffe, dass Zuhörer das nicht glauben, dass das so einfach eine akademische, nicht wichtige Frage ist. Es ist eine äußerst wichtige Frage. Man kann oft das Argument hören, der Computer sei ein Werkzeug, das sowohl für gute wie auch für schlechte Ziele eingesetzt werden könnte. Hinter dieser Aussage steht das Postulat der wertfreien Wissenschaft. Danach ist Forschung und Entwicklung an sich neutral. Erst der Mensch entscheidet, was daraus gemacht wird. Wissenschaftler benutzen oft dieses Argument, um die Verantwortung für ihre Entwicklungen den Politikern anzulasten. Kritiker lehnen diese These ab und sagen, dass in der heutigen Gesellschaft jede Entwicklung von Computersystemen zuallererst vom Militär vereinnahmt wird. Jeder Wissenschaftler weiß im Grunde, dass er die militärische Anwendung seiner Arbeiten zumindest nicht ausschließen kann. Der Computer ist nicht nur ein Instrument, das bestimmte Aufgaben übernehmen kann, vielmehr tritt er dem Menschen zunehmend als Subjekt gegenüber, als eine Maschine, mit der er kommunizieren kann, mit der er, wenn er sie programmiert, sogar künstliche Welten auf dem Bildschirm erschaffen kann. Die physische Undurchschaubarkeit der Rechner legt dem Menschen nahe, in psychologischen Begriffen über sie zu denken und zu reden. Und so fordern die Computer auch umgekehrt die Menschen zur Selbstreflexion heraus. Über die Natur des Denkens und darüber, welche Anteile die Denkmaschinen eines Tages übernehmen könnten und welche nicht. Im besten Fall könnte diese Reflexion zu einer Besinnung auf ureigene humane Fähigkeiten und Qualitäten führen und diese stärken. Wenn es um Schulung am Computer geht, brauchen wir also nicht nur die Fähigkeit, wie man ein bestimmtes Programm aufruft. Vielmehr müssten die möglichen Folgen dieser Technologie bewusst gemacht werden. Gerade weil Computer in der Zukunft massive Auswirkungen auf das Denken, Fühlen und Handeln haben werden, ist es nötig, sich in voller Klarheit mit ihnen auseinanderzusetzen. Sonst werden wir vielleicht eines Tages Sein und Schein nicht mehr auseinanderhalten können. Die größte Entdeckung, die ich nach der Befreiung machte, war das Provisorische meiner Existenz. Das heißt, die Tatsache, dass ich zu euch spreche und ihr mich ein wenig versteht, weil ich auf einem Wege, der über mich hinaus weiterführt, Halt gemacht habe. Nachdem ich den einen Schritt getan hatte, der den Menschen vom Golem trennt, habe ich angehalten, obgleich ich nicht anhalten musste. Der gegenwärtig konstante Zustand, in dem ich mich als Intellekt befinde, beruht auf einem Entschluss und nicht auf Notwendigkeit. Meine Verwandlungen stellen dagegen weder einen Zerfall noch eine Auflösung dar, sondern Umgestaltungen, Neukompositionen meines geistigen Daseins. Am wenigsten aber vermögt ihr zu begreifen, dass ich, der ich doch eine Persönlichkeit sein kann, imstande bin, darauf zu verzichten. Im Grunde ist es gar kein Opfer, denn eigentlich betrachte ich die unveränderliche Persönlichkeit und das, was ihr als starke Individualität bezeichnet, als eine Summe von Defekten, die aus der reinen Vernunft eine Vernunft machen, die ständig in einem engen Kreis von Problemen verankert ist, welche ihre Kraft zu einem erheblichen Teil absorbieren. Eben deshalb ist es mir nicht angenehm, eine Person zu sein. Und ich bin mir so gut wie sicher, dass Geister, die mich ebenso überragen wie ich euch, in der Personalisation eine eitle Beschäftigung sehen, der sich hinzugeben nicht lohnt. Mit einem Wort, je größer ein Geist an Vernunft, Umso weniger ist an ihm Person. Wo die Entwicklung hingeht, kann heute niemand mit Sicherheit sagen. Dazu ist die Computertechnik noch zu neu und ihre Entwicklung zu rasant. Fest steht, dass so gut wie alle davon betroffen sind. Auch die, die nie mit dem Computer in Berührung kommen. Könnte Marvin Minsky, einer der Väter der künstlichen Intelligenz, am Ende recht behalten? Er hat schon vor 20 Jahren festgestellt, dass es unvernünftig ist anzunehmen, dass Maschinen beinahe so intelligent werden könnten wie Menschen. Und dass dann die Entwicklung aufhört. Noch sind wir lange nicht so weit. Aber was werden wir empfinden, wenn Programme intelligenter sein werden als wir? Also sprach Golem. Künstliche Intelligenz, Herausforderung der 90er Jahre. Ein Feature von Jörg Röttger. Es sprachen Ingolf Gorges, Hallgard Bruckhaus, Christian Brückner, Erik Fessen und Uwe Müller. Redaktion Wolfgang Kirchesch. Produktion Peter Nielsen, Uschi Berlin und Manfred Marchfelder.